deine Szene stehst auf Ewigkeit im Schatten. Auf all die Reaktionen reagiere ich gelassen. Dein Zempf will keiner hören, deine Meinung kein Gewicht. Du bist 50 Kilo in der Landschaft, nur ein Strich. Zieh dich weiter hoch an den Block Monster Beats. Das wartet, was sich lohnt, und egal wie man es sieht. Lösch deine Spuren, wo du schlecht über ihn redest. Doch wer singt nichts im Nebel des Vergessens? Diese eigennützigen Interessen spiegeln dein Charakter. Du machst dich lächerlich, du ehrenloser Bastard. Willst nur ein Stück näher in das Rappenlicht. Doch was du für dich findest, ein Soldat in dein Genick. Nightmare, du bist doch leider viel zu weit entfernt, um auf der gleichen Ebene zu agieren. Nightmare, und deine Schritte sind nur verzweifelte Taten, dich selbst zu inszenieren. Nightmare, du bist doch leider viel zu weit entfernt, um auf der gleichen Ebene zu agieren. Musik ist Leidenschaft, die aus meinem Herzen stammt. Und du willst ja tot sein, doch verhältst dich schon verbrannt. Erst jahrelanger Neid, wo fangen wir nur an? Hat es etwa einen Grund, warum du alles Schlechte löschst? Doch deine Reaktion auf das Telefonat lässt. Es ist Vergangenheit, doch es schädigt mein Geschäft. Alle deine Worte auf deinen ganzen Tracks. Und dann diese Aussage, dass Block eingesehen hat, dass der ganze Stress nicht bringt. Was glaubst du, wer du bist? Nimm dich selber nicht so wichtig. Auf Instagram etwas gesehen zu haben, ohne darauf zu antworten, macht keine deiner folgenden Aktionen richtig. Nightmare, du bist doch leider viel zu weit entfernt, um auf der gleichen Ebene zu agieren. Nightmare, und deine Schritte sind nur verzweifelte Taten, dich selbst zu inszenieren. Nightmare, du bist doch leider viel zu weit entfernt, um auf der gleichen Ebene zu agieren. Nightmare, und deine Schritte sind nur verzweifelte Taten, dich selbst zu inszenieren.